Ja klar, der Apparat hat zum Beispiel vollständig Interesse, Leute ranzuziehen, die so halbwegs was verwalten können oder die zum Beispiel nicht erst eben, nicht bei jedem Schritt fragen, wenn eine Kuh was fällt, sondern die wissen, was man jetzt macht. Da hat der Apparat wirklich, und da gibt es auch in den geschlossenen Anstalten, da wie der Gärtner und so, die man sehr gut verwenden kann, die in diesem Bereich dann natürlich auch ganz ähnliche landwirtschaftliche Tätigkeit haben. Da gibt es wirklich Eigeninteresse. Das hat sich ja gerade bei der sogenannten Euthanasie im Bereich derartig pervers geäußert, dass sie nämlich ihre guten Leute auf Liste gesetzt haben, weil sie gemeint haben, die kommen dann wegen, sie sind dann reingelegt worden von den Abholern. Die wollten eigentlich ihre guten behalten und ihre schlechten abgeben. Also perverse Steigerung von diesem Eigeninteresse, sind aber nur durch die Verwaltung getäuscht worden. Aber faktisch ist da, dass jeder da ein Eigeninteresse hat. Also ich nehme an, in große Krankenhäuser können leichter kranke kleine Pflegearbeiten verrichten und so, dann spart man schon jemanden. Das wird ziemlich verbreitet sein. Oder halbwegs vernünftige Passe auf, wenn einer am Durchdrehen ist. Ich meine doch mit Drücke auf den Knopf. Ich meine mit Eigeninteresse der jeweiligen Institution auch, dass die quasi Patienten, die geheilt sind, produzieren und auch die Quote entsprechend vorweisen können. Das ist heute ganz verbreitet. Ich arbeite in einer so einer Kontrollinstitution, nicht im Krankenhaus. Aber es ist ganz wichtig, dass alles quantifizierbar ist und immer nachweisbar ist, dass was jetzt bei uns hier passiert ist, hat zu folgenden Ergebnissen geführt. Und dann kann das Subjekt, was zum Objekt gemacht wird, durch diesen Vorgang. Dass da Ergebnisse geschrieben werden? Also gibt's da, ja, das nennt man dann wie in der Kapitalistik. Ja, das nennt man wie in der Kapitalistik. Evaluation. Evaluation ganz genau. Und da musst du ganz genau nachweisen, es gibt auch Qualitätsnormierungen im Gesundheitsbereich, das habe ich schon mal gehört, diese sogenannte ISO-Norm. Und da ist ein Katalog von Forderungen an die Institution, die den kapitalistischen Wettbewerbsbedingungen entsprechend agieren muss. Und ich meinte jetzt mit dem Eigeninteresse des Apparats, jeder dieser Institutionen versucht jetzt natürlich so viel Quote wie möglich zu machen, damit er A die Zuschüsse kriegt und B nach außen als prima funktionierende Institution darstellt. Das ist ja pervers sowas, das passiert aber genauso. Ja. Und ich denke, das ist auch ein Reibungspunkt der SPK am Anfang gewesen an dieser Heidelberger Klinik. Das ist nicht ganz neu, heute heißt es halt nur anders und es ist noch effektivierter geworden im kapitalistischen Sinne. Aber das gab es da auch. Arbeitstherapie sollte bestimmte Ergebnisse haben und die Quote musste stimmen. Ja? Wer dann da irgendwie schon halbwegs wieder mit dem Schraubenzieher auf, der ist geheilt. Tschüss. Das findet man in allen Apparaten im Prinzip. Dieses ist schnell auch von Fertigprodukten. Bei der Uni dürfte es dann auch da drauf rauslaufen. Dass man halt also mit einer Kurzausbildung wenigstens jemand hat, der vor dem Klassenzimmer was an die Wandtafel schreibt und so. Also auf jeden Fall hat es genau diese Tendenz, möglichst viel Output und möglichst lang den Augenblick rauszögern, wo rauskommt, dass es doch nicht so toll war. Es geht nicht nur um das Subjekt, aber es geht nur um die Fertigstellung des Subjekts in dem kleinen Segment, in dem es jetzt gerade fertiggestellt werden soll. Das ist im Prinzip ein terroristisches Vorgehen. Klar kommuniziert. Ja, wir können, glaube ich, da, das wird das jetzt überziehen, vor Verzichten nochmal die kurzen Einschätzungen durch den Sigusch dann 1980 oder durch den Reiche dann 1986 oder so, da jetzt noch zuzufügen, wenn die würden eigentlich einen Niveauverlust auch in der Formulierung eher darstellen gegenüber dem, was wir jetzt erreicht haben in der Diskussion. Insofern kann man das beliebig irgendwann nachtragen, wenn ich angucke.